B5 aktuell präsentiert. Den Europa-Report. Jeden Sonntag um 14.35 Uhr. B5 aktuell. Das Radio für die Infogesellschaft. Das Europaparlament zeigt Biss und verärgert die USA. Das verschuldete Griechenland soll sich vor allem selbst helfen. Und der türkische Regierungschef Erdogan beschneidet die Macht des Militärs. Diese und andere Themen erwarten Sie im Europa-Report, im Studio Ralf Borchardt. Das EU-Parlament in Straßburg galt bisher als eher zahnloser Tiger. Doch siehe da, nach Inkrafttreten des Lissabon-Vertrags hat der Tiger plötzlich Zähne. Die europäischen Volksvertreter haben das sogenannte SWIFT-Abkommen gekippt. Mit diesem Abkommen hätten Bankdaten von Verbrauchern und Unternehmen aus der Europäischen Union ohne deren Wissen an die US-Behörden übermittelt werden sollen, vor allem zur Terrorbekämpfung. Was bedeutet die Entscheidung des EU-Parlaments für die Beziehungen zu den USA? Wir wollen beide Perspektiven hören. Zunächst die europäische, Birgit Schmeitzner kommentiert. Selbstbewusst hat das Europaparlament die Muskeln spielen lassen und gleich bei der ersten Gelegenheit bewiesen, dass es die neue Machtfülle nutzen will, das volle Gewicht des demokratisch gewählten Parlaments in die Waagschale wirft. Die EU kann internationale Verträge nur noch mit Zustimmung des Europaparlaments abschließen, so sieht es der Reformvertrag von Lissabon vor. Dass der Bankdatenvertrag mit den USA noch schnell vorher durchgedrückt werden sollte, war schlechter Stil und hat sich jetzt gerecht. Doch das Nein der Europaparlamentarier ist keine billige Retourkutsche. Ihre Sorge, dass man mit dem SWIFT-Abkommen leichtfertig den europäischen Standard für den Datenschutz aufgegeben hätte, sind berechtigt. Sicher, der Vertrag lässt den Zugriff der US-Terrorfahnder auf Daten der Bankkunden nur unter Auflagen zu. Aber so manches blieb da vage formuliert. Wie belastbar etwa muss der Anfangsverdacht sein, damit die Informationen freigegeben werden? Wie viele Daten werden übermittelt? Dürfen sie von den USA an Dritte weitergegeben werden? Was ist, wenn jemand irrtümlich unter Terrorverdacht gerät? Und wie definiert sich Terrorismus überhaupt? EU und USA haben da durchaus unterschiedliche Ansichten. Und noch ein wichtiger Punkt fehlte völlig in dem Abkommen. Eine rechtliche Handhabe für betroffene Bürger. Sie können nämlich nicht vor Gericht gegen den Zugriff der US-Behörden klagen. All das kann jetzt nachverhandelt werden, und zwar gemeinsam mit dem Europaparlament. Das hat sich nicht dazu hinreißen lassen, die heikle Entscheidung zu verschieben, sondern es hat eine klare Ansage gemacht, verbunden mit einer ausgestreckten Hand Richtung Amerika. Das ist, wie gesagt, selbstbewusst, aber vor allem verantwortungsbewusst den europäischen Bürgern gegenüber. Und wie stellt sich das Ganze aus amerikanischer Perspektive dar? Rüdiger Paulert. In Washington trifft die Entscheidung des Europäischen Parlaments auf Unverständnis. Gilt doch seit den Anschlägen vom 11. September in den USA der Grundsatz: im Zweifel für die Sicherheit, zur Not auch zu Lasten von Bürgerrechten. Dabei sammeln die amerikanischen Geheimdienste schon seit vielen Jahren unendliche Datenmengen. Dies wird immer dann offensichtlich, wenn ein Terroranschlag erfolgt ist. In Windeseile werden die vorhandenen Mosaiksteinchen zusammengesetzt. Schnell ist die Identität eines Täters und seines Umfeldes ausgeleuchtet. Mit Hilfe des SWIFT-Abkommens könnten solche Anschläge nach amerikanischem Verständnis häufiger im Vorhinein erkannt werden. Dieser Hoffnung der Amerikaner erteilte das EU-Parlament nun eine Abfuhr. Dabei fiel die Entscheidung zu einem sehr ungünstigen Zeitpunkt für die transatlantischen Beziehungen. Denn der Frust in Washington über die Europäer ist weit größer, als offiziell und vor allen Dingen öffentlich gesagt wird. Man fühlt sich oft nicht ausreichend unterstützt, weder in Afghanistan noch bei neuen Regeln für die Finanzmärkte, sowie beim Einsatz von Ganzkörperscannern auf europäischen Flughäfen. Sicher lässt sich das Fehlen Obamas auf dem nächsten EU-USA-Gipfel in Madrid innenpolitisch begründen. Aber es hängt wohl auch mit seinen Erfahrungen zusammen, dort nichts erwarten zu können. Letztlich aber ärgert man sich in Washington wohl auch darüber, dass in Europa auf der einen Seite CDs von dubiosen Quellen gekauft werden, um Steuersünder zu überführen, was man in Washington noch versteht, und auf der anderen Seite, wenn es um amerikanische Sicherheitsfragen geht, von Bankgeheimnis und Datenschutz gesprochen wird. Die EU liegt also im Zwist mit den USA. Aber es gibt auch innereuropäischen Streit derzeit, vor allem um die Frage, wie Griechenland, dem am höchsten verschuldeten Land der Europäischen Union, geholfen werden soll. Das Ergebnis des EU-Sondergipfels diese Woche lautete: kein schnelles Geld für Griechenland. Wer erwartet hatte, dass EU-Ratspräsident Herman Van Rompuy für Griechenland den Hut kreisen lassen würde, wurde enttäuscht. Schon kurz nach dem offiziellen Start des Sondergipfels in Brüssel trat der Belgier vor die Presse. Darin allerdings kein Wort von schnellen Finanzhilfen. Wir unterstützen die griechische Regierung bei allem, was nötig ist. Und das können auch zusätzliche Maßnahmen sein, damit Griechenland seine ehrgeizigen Ziele für 2010 und die folgenden Jahre einhalten kann. Das heißt also nichts anderes, als dass der griechische Sparplan in den Augen der EU hilfreich genug ist. Die EU-Finanzminister sollen ihn am kommenden Dienstag absegnen. Er sieht vor, dass Griechenland massiv spart, die Steuern heraufsetzt, keine Beamten neu einstellt und viele Reformen durchdrückt. Alles, um 2012 den EU-Stabilitätspakt wieder einzuhalten. Damit hat sich Deutschland mit seiner harten Haltung durchgesetzt. Bundeskanzlerin Angela Merkel sagte nach dem Sondergipfel, jedes Land müsse sich an die gemeinsamen Spielregeln halten. Alle Mitgliedstaaten der Eurozone sagen, dass sie sich dem Stabilitätspakt verpflichtet fühlen. Wir, die Mitgliedstaaten, begleiten diesen Prozess und unterstützen diesen Prozess. Wir kennen unsere Verantwortung im Zusammenhang mit der Stabilität der Eurozone. Wir gehören zusammen. Allerdings gibt es Regeln und es ist deshalb auch wichtig, dass Griechenland heute deutlich gemacht hat, dass Griechenland kein Geld von uns fordert. Die Chefs aller sozialistischen Regierungen in Europa hatten noch am Vorabend verlangt, dass die EU Griechenland finanziell unter die Arme greifen soll. Österreichs Kanzler Werner Faymann forderte einen Kredit. Das ist Solidarität, aber es geht nicht um geschenktes Geld, sondern es geht um Kredite mit Zinsen, um möglichst rasch einem Land zu helfen, dass es hier nicht auf den Finanzmärkten zu Irritationen kommt und dann Krisen niemand mehr bewältigen kann. Allerdings ist nicht ausgeschlossen, dass die Europäische Union später doch noch aktiv wird. Ratspräsident Van Rompuy betonte allerdings, dass, wenn überhaupt, nur gemeinsam gehandelt wird. Euro-Area Member States will take determined and coordinated action, if needed, to safeguard financial stability in the euro area as a whole. Wenn die Stabilität des Euro gefährdet sei, werde die EU in ihrer Gesamtheit entschlossen und koordiniert eingreifen. Sylvie Ahrens berichtete. Entschlossen und koordiniert eingreifen, das will in der europäischen Wirtschaftspolitik, anders als in vergangenen Jahren, plötzlich auch die Bundesregierung. Angela Merkel plädierte beim EU-Sondergipfel vehement und in demonstrativer Eintracht mit Frankreichs Präsident Nicolas Sarkozy für eine europäische Wirtschaftsregierung. Da reibt man sich verwundert die Augen. Martin Bohne kommentiert. Der Franzose hat solche Pläne, allerdings mit Bezug allein auf die Mitglieder der Eurozone, schon immer betrieben. Aus Berlin kam aber bislang ein striktes Nein. Aus der nicht ganz unbegründeten Angst heraus, dass das nur ein Vorwand sei, um die Unabhängigkeit der Europäischen Zentralbank zu unterlaufen. Das Umdenken in Berlin hängt mit der weltweiten Finanzkrise und dem Griechenland-Debakel zusammen. Die Wirtschaftswelt ist heute so vernetzt, dass sich Deutschland allein nicht mehr gegen die Probleme und seien sie von anderen verschuldet, stemmen kann. Und der Quasi-Bankrott Griechenlands wurde nur möglich, weil die EU nicht über genügend Power verfügte, um die Tricksereien der Hellenen aufzudecken und zu verhindern. Jetzt rächt sich, dass man mit der Einführung des Euro zwar A, aber dann nicht B gesagt hat. Der Euro verbindet die beteiligten Volkswirtschaften auf Gedeih und Verderb. Also muss es auch wirkliche Durchgriffsmöglichkeiten auf Mitgliedsländer geben, die sich der Finanzdisziplin entziehen. Der Stabilitätspakt hat sich da als weitgehend zahnloser Tiger erwiesen. Aber es geht noch weiter. Im gemeinsamen Währungsraum darf die Wettbewerbsfähigkeit der einzelnen Länder nicht zu sehr auseinanderdriften. Und Europa muss sich im weltweiten Wettbewerb mit den USA, Indien und China behaupten können. Also braucht die EU eine gemeinsame Wachstumsstrategie mit verbindlichen Zielen. Und sie braucht Instrumente, um notwendige Strukturreformen in einzelnen Ländern durchzusetzen. Es muss Schluss sein mit der bisherigen unverbindlichen Ankündigungspolitik der europäischen Institutionen. Der Europäische Rat der Regierungschefs soll jetzt zu so einem durchsetzungsstarken Gremium werden. Merkel und Sarkozy sehen sich als Zugpferde auf diesem Weg. Dieser Schritt ist unbequem. Welche Regierung lässt sich schon gern von anderen etwas vorschreiben? Dieser Schritt ist auch politisch gefährlich, angesichts der allgemeinen Unbeliebtheit der EU. Aber er ist notwendig. Wenn man schon in einem Boot sitzt, dann muss man auch in der Lage sein, einen klaren Kurs vorzugeben. Deutschland verliert etwas an Souveränität, gewinnt aber mehr Einfluss auf den Gang der gemeinsamen Dinge. Im Europa-Report geht es weiter mit einem Land, das einerseits in Richtung EU strebt, andererseits schon immer eng an Russland angebunden ist, die Ukraine, das Land der Orangenen Revolution. Die ist schon einige Jahre her. 2004 wurde in der Ukraine Viktor Juschtschenko zum Held. Der Mann mit dem von einem Giftanschlag gezeichneten Gesicht hat seinen Heldenstatus längst verloren. Vor wenigen Wochen wurde er abgewählt. Allerdings ohne, dass ein Nachfolger feststand. Es kam zur Stichwahl zwischen Julia Timoschenko, der anderen Hoffnungsträgerin von 2004, und dem Mann, der damals vom Sockel gestoßen wurde, Viktor Janukowitsch. Der frühere Machthaber des Landes hat die Stichwahl gewonnen. Aber so knapp, dass Timoschenko ihre Niederlage zunächst nicht eingestehen wollte. Janukowitsch ungeduldig: Das Volk ist es leid, länger zu warten. Deshalb wende ich mich offiziell an die Ministerpräsidentin und rufe sie auf, zurückzutreten und in die Opposition zu gehen. Ich wende mich auch an die Regierungsparteien. Sie sollten ihre Koalition beenden, damit es mir möglich ist, Verhandlungen mit verschiedenen Fraktionen über die Bildung einer neuen Regierung aufzunehmen. Der ukrainische Wahlsieger Viktor Janukowitsch, der sich noch nicht sicher sein kann, wie seine Rückkehr an die Macht genau aussehen wird. Den Wahlausgang in der Ukraine kommentiert jetzt Christina Nagel. Die Zentrale Wahlkommission mag Viktor Janukowitsch zum Sieger ausrufen, doch einen wirklichen Stich im Machtpoker der Ukraine hat er nicht gemacht. Dazu fällt das Ergebnis zu knapp aus. Rund 700.000 Stimmen hat der Oppositionsführer mehr bekommen als Julia Timoschenko. Ein hauchdünner Vorsprung, der die streitbare, machthungrige Premierministerin animieren dürfte, ihr Glück vor Gericht zu versuchen. Schon jetzt redet ihre Partei von Geheimtinten, zusätzlichen Wahlzetteln und anderen Manipulationen. Ein Timoschenko-Mitarbeiter wird gar mit den Worten zitiert, über den nächsten Präsidenten würden erst die kommenden Monate entscheiden. Anders als vor 5 Jahren werden die Fälschungsvorwürfe gegen Janukowitsch dieses Mal keine Massendemonstrationen auf dem Kiewer Platz der Unabhängigkeit, dem Maidan, hervorrufen. Das Volk weiß nur zu gut, dass es hier und heute nicht um eine Richtungswahl geht, auch wenn Timoschenko dies im Wahlkampf gebetsmühlenartig wiederholt hat. Janukowitsch und Timoschenko wollen beide bessere Beziehungen zu Russland und eine weitere Annäherung an die Europäische Union, allerdings ohne der NATO beizutreten. Beide versprechen dem Land einen Neuanfang, Aufschwung und Stabilität. Die Menschen im Land würden sicher gern daran glauben, die meisten aber sind längst desillusioniert. Viele hatten bereits vor der Wahl gesagt, sie würden nicht einen neuen Hoffnungsträger, sondern das aus ihrer Sicht kleinere Übel wählen. Zu viele Versprechen wurden in den vergangenen Jahren vom sogenannten politischen Bermuda-Dreieck, bestehend aus Präsident Juschenko, Premierministerin Timoschenko und Oppositionsführer Janukowitsch, gebrochen. Die meisten Ukrainer wären wohl einfach froh, wenn Präsident, Regierung und Parlament, statt miteinander zu streiten, politisch handeln würden. Wenn Timoschenko, wie vor der Stichwahl angekündigt, vor die Gerichte ziehen sollte, wird genau das aber nicht passieren. Statt dringend benötigter wirtschaftlicher und politischer Reformen würde sich die Politik dann in langwierigen Prozessen verstricken. Politische Größe würde die Premierministerin zeigen, wenn sie die Wahl, die international als fair und demokratisch bezeichnet wurde, und den Sieg Janukowitschs anerkennen würde. Janukowitsch seinerseits wäre gut beraten, auf Populismus zu verzichten. Denn angesichts des knappen Ergebnisses wirken seine Rücktrittsforderungen an Timoschenko fehl am Platze. Er konnte schließlich genauso wenig wie die Premierministerin eine überzeugende Mehrheit der Bevölkerung hinter sich bringen. Wenn Biden tatsächlich, wie propagiert, an einer Überwindung der Spaltung in Ost und West und an einem Aufbau der wirtschaftlich schwer angeschlagenen Ukraine gelegen wäre, müssten sie sich eigentlich zusammenraufen. Das aber scheint nach der Erfahrung der vergangenen Jahre so gut wie ausgeschlossen zu sein. Es wäre dem ukrainischen Volk sehr zu wünschen gewesen, dass einer von beiden einen klaren Sieg davongetragen hätte. Das wäre eine reale Chance gewesen, die politische Dauerblockade zu überwinden. Aus der Ukraine in die Türkei. Dort hat traditionell das Militär eine große Machtfülle. Für viele einer der Gründe, warum die Türkei noch nicht reif ist für die angestrebte EU-Mitgliedschaft. Der türkische Regierungschef Erdogan hat im Ringen um Einfluss und Macht das Militär nun ein weiteres Stück entmachtet. Die Regierung hat ein Protokoll außer Kraft gesetzt, das dem Militär bisher erlaubte, in Krisensituationen weitgehend nach eigenem Ermessen zu handeln. Kilian Pfeffer aus Istanbul. Es war ein entspanntes Interview im türkischen Fernsehsender TRT. Scheinbar locker plauderte Ministerpräsident Erdogan mit dem Moderator der Sendung, doch was er sagte, war ziemlich brisant. Es ging um das sogenannte Emasya-Protokoll. Emasya ist eine Abkürzung und bedeutet Protokoll zur gegenseitigen Unterstützung für Sicherheit und Ordnung. Ein wohlklingender Name, hinter dem sich eine etwas düstere Vereinbarung aus dem Jahr 1997 verbirgt. Sie besagt, dass das Militär bei gesellschaftlichen Auseinandersetzungen ohne Genehmigung der Behörden eingreifen darf. Erdogan war von der EU dafür kritisiert worden, dass diese Vereinbarung immer noch Bestand hat. Und so kündigte der Ministerpräsident an, das Emasya-Protokoll wird abgeschafft. So etwas kann und darf es nicht geben. Wir haben die nötigen Schritte zur Abschaffung eingeleitet. Das wiederum ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg, die Macht des einflussreichen türkischen Militärs zu beschneiden, so wie von der EU immer wieder gefordert. Die Regierung Erdogan hat auch schon einiges umgesetzt. Zum Beispiel wurde gerade das sogenannte Rote Buch geändert. Das sind die Richtlinien für die nationale Sicherheit der Türkei. Und auch die gesamtgesellschaftliche Auseinandersetzung mit der Rolle des Militärs schreitet voran. Vor 2 Wochen etwa deckte die unabhängige linke Tageszeitung Taraf einen angeblichen Putschplan des Militärs aus dem Jahr 2003 auf. Der Name des Plans: Vorschlaghammer. Durch verschiedene Maßnahmen, so die Taraf, habe die damals neu gewählte islamische Regierungspartei AKP destabilisiert werden sollen, unter anderem dadurch, dass die Istanbuler Fatih-Moschee in die Luft gesprengt werden sollte. Zu diesen Vorwürfen nahm Generalstabschef Ilkay Başbuğ vor 1,5 Wochen Stellung. Seine Stimme zitterte vor Wut. Wir Soldaten werfen uns bis heute dem Feind mit dem Ruf Allah Allah entgegen. Jetzt frage ich Sie, kann eine Armee, die mit Allah Allah ihre Heimat verteidigt, eine Moschee in die Luft sprengen? Verflucht seien diese Leute. Mit den Leuten sind hauptsächlich die Taraf-Journalisten gemeint. Die weitere Erklärung Başbuğs: Vorschlaghammer sei kein Putschplan gewesen, es habe lediglich im März 2003 ein taktisches Seminar gegeben, in dem verschiedene Szenarien zur Bekämpfung von inneren Feinden durchgespielt worden seien. Doch die Erklärung löste quer durch die Gesellschaft Befremden aus. Sogar bei der nationalistischen Partei MHP, die gewöhnlich nicht unter Verdacht steht, besonders militärkritisch zu sein. Doch der MHP-Vorsitzende Bahçeli befand, Başbuğs Erklärung sei nicht ausreichend. Das Klima im Land ändert sich. Für das Jahr 2010 hat Ministerpräsident Erdogan viel vor. Unter anderem will er eine neue Verfassung auf den Weg bringen. Die jetzige Verfassung wurde vor knapp 30 Jahren eingeführt. Und zwar von den Militärs, die den besonders brutalen Putsch im Jahr 1980 durchführten. Zum Schluss des Europa-Reports geht es um ein besonders brisantes Thema: Atomwaffen. Derzeit redet alle Welt vom Iran. Das Land wird verdächtigt, unter dem Vorwand ziviler Forschungszwecke an der Atombombe zu bauen. Weniger wird diskutiert, was die traditionellen Atommächte tun müssten, damit weltweit abgerüstet werden kann. Zu den traditionellen Mächten gehört auch Frankreich. Vor 50 Jahren genau zündete Frankreich seine erste Atombombe. 13. Februar 1960. Das staatliche französische Fernsehen ist auf Kurs. Der Sender untersteht direkt dem Informationsministerium. Entsprechend legt sich der Reporter ins Zeug. Vous vivez dans le blockhaus de la mise à feu, la minute solennelle de la première explosion atomique française. Sie erleben jetzt direkt aus der Baracke mit dem Zünder den feierlichen Countdown zur ersten Explosion einer französischen Atombombe. Um genau 7.04 Uhr zündet das französische Militär auf dem Kernwaffentestgelände bei Regan in der menschenleeren algerischen Sahara die Bombe. Die Sprengkraft ist 4-mal so groß wie in Hiroshima. Die Luft erhitzt sich auf mehrere Millionen Grad Celsius. Der Wüstensand wird zu Glas. Der Atompilz steigt auf und verteilt die radioaktiven Rückstände in breitem Umkreis. Doch darüber spricht niemand. Im Gegenteil, die Franzosen daheim im Mutterland jubeln. Das ist sehr gut. Jetzt machen wir es wie die anderen. Ja, ich glaube, Frankreich hat recht, in den Club der Atommächte einzutreten. Warum sollten wir da nicht ein Wörtchen mitreden? Die meisten Franzosen stehen hinter ihrem Präsidenten. Charles de Gaulle ist überzeugt, im Ost-West-Konflikt ist Frankreich als Vermittler ausersehen. Deshalb darf Paris nicht von den Amerikanern abhängen. Deshalb bereitet de Gaulle den Rückzug aus den Militärstrukturen der NATO vor. Die Politik der Abschreckung, die Force de Frappe, will de Gaulle aus eigener Kraft gestalten. La France a cru devoir entrer dans la voie. Frankreich glaubt, einen Weg beschreiten zu müssen, der ihm jenes Waffenarsenal verschafft, das es braucht, um selbstbestimmt existieren zu können. Gleichzeitig erbringen wir so den Beweis unseres wissenschaftlichen und technischen Fortschritts. De son propre progrès Die Verknüpfung von militärischer und friedlicher Nutzung der Kernenergie trägt ganz wesentlich dazu bei, dass schließlich auch die Sozialisten ins Boot geholt werden. Ein breiter Atomkonsens schafft die Grundlage dafür, dass Frankreich zum nuklearen Eldorado wird. In Algerien zünden die Franzosen bis 1966 16 weitere Atombomben, davon 3 oberirdisch. Danach weichen sie aufs Mururoa-Atoll in der Südsee aus, bis Jacques Chirac den Tests 1996 ein Ende macht. Fürs Dekontaminieren geben die Franzosen kein Geld aus. Noch heute strahlt die Sahara mancherorts 20-mal stärker als die Umgebung. Nomadenkinder kommen mit Missbildungen zur Welt. Von den 150.000 militärischen und zivilen Mitarbeitern, die an den Versuchen beteiligt waren, erkrankten überdurchschnittlich viele an Krebs. So wie Lucien Parfait, der am 13. Februar 1960 in Algerien dabei war. Sein Gesicht ist völlig entstellt. Ich hatte schwere Operationen. Die gesamte linke Gesichtshälfte ist unters Messer gekommen. Die Haut, der Unterkiefer, alles ist transplantiert worden. Während Großbritannien und die USA schon vor Jahrzehnten Entschädigungen für die Opfer ihrer Atomversuche zahlten, ist das entsprechende Gesetz in Frankreich erst vor wenigen Wochen in Kraft getreten, im Januar. Viel Geld steht nicht bereit. Doch 50 Jahre nach dem ersten Atomtest ist es für viele Strahlenopfer ohnehin schon zu spät. Christoph Wöss erinnerte zum Abschluss des Europareports an die Zündung der ersten französischen Atombombe vor 50 Jahren. Am Mikrofon verabschiedet sich Ralf Borchardt.